pure Schneeverwehung in den Hinterlassenschaften der Herzen. Eine Belichtungskammer, die deinen Umriss nachzeichnet, um hinter die Schraffierung der Lebenslinie zu schauen. Mit jedem Schuss verlierst du einen Teil deiner Seele.